Er liest. Sie klimpert lautlos Farben, sieht die leisen Töne auf der Tastatur. Es fühlt sich fast gelangweilt an. Und nur ihr Herz schwingt nah am Flügel, denn es fliegt, soweit das Auge reichen kann. Er liest. Gebannt im Sonntagsblatt, schaut auf die Uhr und sagt beiläufig: Sicher. Yes, and sure, wenn er die Grafiken der Börse sieht. Sie träumt sich. Er soll mich hier und jetzt auf diesem Stuhl oder dem Tisch zerfetzt, entweder schnell das Kleid, das Zeitungsblatt, ich bin es leid, ich habe ihn so satt, wenn er nicht gleich auf meine Tasten spielt, zumindest aufblickt und mein Kleid ansieht.